E. Familie. E. Übung 22. Meine Familie. 22a. Bitte hören Sie die Dialoge und schreiben Sie. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 3 Kinder. Haben Sie auch Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und Sie? Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe auch einen Sohn und eine Tochter. Hast du einen Bruder oder eine Schwester? Ja, ich habe einen Bruder und 2 Schwestern. Und du? Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Wie alt sind Sie? Ich bin 32 Jahre alt. Und Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 48 Jahre. Und du? Wie alt bist du? Ich bin 12 Jahre alt und ich habe 2 Geschwister. Woher kommen deine Eltern? Mein Vater und meine Mutter kommen aus Istanbul.